treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Sozusagen der Podcast Perpetuum Mobile, der sich immer selbst weiterentwickelnde Podcast, denn wir haben schon die 195. Folge. Ja, wir haben gerade gesagt, wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt keinen Podcast, der so viele Folgen produziert hat wie unserer. Ja, Wolfgang Edler hier in Eidinghausen-Dehme am Start. Genau, hier ist Lars Kunkel, Fahrer bei der Bundespolizei und wir haben in der Tat darüber gesprochen, dass wir immer noch hier sitzen und Podcast machen. Fast 200 Folgen, wo andere schon gesagt haben, so, boah, wir geben auf, Corona ist vorbei, keine Ahnung, was, aber hier geht es immer weiter. Unfassbar. Ja, weil wir da selber so einen Spaß dran haben. Ja, genau. Weil ich es genieße, mit meinem alten Kumpel Lars, mich zumindest vor dem Podcast noch sehr intensiv auszutauschen. Ja, und genau. Und es ist auch keine Schande, einen Podcast zu machen. Also, muss man sich ja nicht für schämen. Vielleicht doch, wer weiß. Ja, gut. Ja, wir haben uns auch schon mal geschämt, dass wir so viele Folgen ins Internet stellen und auch irgendwie Speicherbausteine belasten, Server quälen und sonst was. Nur weil wir immer irgendwas produzieren. Aber so ist das halt. Ja, genau. Und wir sind immer noch fröhlich dabei. Und heute hier tatsächlich sogar im strahlenden Sonnenschein im Moment bei mir. Auch wenn dicke Wolken ziehen. Ich habe gleich eine Beerdigung und ich hoffe, dass es trocken bleibt. Ich habe nämlich heute kein Auto. Meine Frau ist heute mit dem Auto in Münster, die hat eine Fortbildung. Und da muss ich jetzt gleich mit dem Fahrrad nach Dehme zur Beerdigung. Ich hoffe auch, dass es trocken bleibt, denn heute kommt meine Tochter mit ihrem Freund, der schon länger ihr Freund ist, aber den wir noch nicht kennen. Und wir haben eine Wanderung vor durch Winningen, also durch die Moselweinberge. Ah ja. Wollten danach einkehren ein bisschen in Winningen und so. Und wir hoffen auch sehr, dass das Wetter gut ist, dass wir wandern können, weil es ist ja nicht leicht, wenn man sich zum ersten Mal trifft, möchte man ja auch ein bisschen Action, irgendwas machen, ja, wenn man die ganze Zeit da sitzt und redet so, also klar, Schwiegersöhne kann man fragen, so, na, können Sie mal ernähren, dies, das, jenes, kann er, glaube ich. So, genau, Erbkrankheiten in der Familie und wie sieht das finanziell aus und so, das muss man ja alles beim ersten Treffen klären. Genau, und da wir das ja, genau, als Plan B nur haben, würden wir Plan A sagen, wir wandern durch die Weinberge von Winningen. Ja. Du kennst das ja auch. Ja, ich kenne das. Ich habe die ein oder andere Tochter. Genau. Ja, wir haben ja tatsächlich 5 Kinder, einen Sohn und 4 Töchter. Mhm. Inzwischen 4 Enkelkinder. Mal gucken, wie viele es noch werden. Ja, das ist auch alles sehr schön. Da musst du noch hin. Ja, genau. Ich habe ja nicht so viel Übung. Ne? Ich habe ja nur eine Tochter. Das heißt, ich muss. Für mich steht da viel auf dem Spiel bei jeder Begegnung. Also insofern, ich bin gespannt. Wir machen das. Wir gehen wandern. Wir werden danach ein bisschen Sekt zusammen trinken und dann mal gucken, wie der Abend läuft. Mhm. Ja, genau. Wir hatten vorige Tage Besuch hier. Wir haben in der Gemeinde ja im Moment eine kleine Delegation, 2 Menschen aus Ghana über den CVJM als Partnerschaft. Und die hatten wir letzten Sonntag zum Essen eingeladen und die sprechen ja im Wesentlichen Englisch. Also die sprechen eigentlich noch ganz andere Sprachen, aber jedenfalls Englisch ist das, worüber wir uns verständigen können. Und da hatten wir schon so ein bisschen Sorge, wie schleppend die Unterhaltung denn nun wird. Denn auch wenn ich Englisch tatsächlich als Leistungskurs im Abitur hatte und da auch gut war, das ist alles schon sehr lange her. Das ist so der Nachteil, weil man älter wird. Und ein bisschen eingerostet. Aber dann hatten wir die blendende Idee, unsere Tochter Jael und ihren Freund Ferdi einzuladen. Die studieren ja in den Niederlanden und dann ist das Studium komplett auf Englisch. Und die waren so drin, also die haben nicht nur unheimlich flüssig sich mit denen unterhalten können, die haben auch immer sofort verstanden, was die sagen. Wenn ich noch so überlegte, was war das jetzt? Ja, sehr von Vorteil. Also Kinder sind eine tolle Sache. Leistungskurs auch. Ich hatte mal zum Video, das hilft für die Verständigen, glaube ich, nicht weiter. Meinst du nicht? Nee, doch nicht. Ja. So. Ja, ist viel passiert in der letzten Woche bei mir. Wir hatten ja Rockgottesdienst. Mhm. Er war nicht so gut besucht, wie ich es mir gewünscht hätte, aber sagen wir mal, 90 Leute waren da schon zusammen. Wie viel? 90 so. Aber beim ersten waren noch deutlich mehr. Es waren sehr viele verhindert. Viele haben sich abgemeldet. Ich meine, wir hatten sogar Leute, die sagten, ich bin heute auf einer Geburtstagsfeier Aber zwischen Kaffee trinken und grillen ist so eine kleine Pause und dann komme ich zum Rockgottesdienst. Dann gehe ich dann hinterher wieder zurück. Immerhin, also das gab es schon. Und wir haben einen, ja, wir haben einen tollen Abend gehabt und ich glaube, es war auch inhaltlich ganz klasse. Schön. Ich will mich nicht selbst loben, aber die Rückmeldungen waren sehr ordentlich. Also, ich sag mal, ich könnte dich auch mal loben. Ich hatte bei den Gästen zwar nicht dabei, aber ich würde sagen, ist doch super. Das ist ein gutes Format, erprobt. Gutes Plakat übrigens auch. Ja, das stammt ja noch von meiner früheren Vikarin. Das hat ja die Linda gemacht. Sehr schön. Sehr gut. Aber wie gesagt, gutes Plakat, gutes Format auch, glaube ich. Also insofern ein tolles Projekt. Auf jeden Fall super. Und mal ist das so, mal ist das so. Das erleben, glaube ich, alle Leute, die gute Dinge anbieten. Es schwankt ein bisschen, aber ich finde 90 Leute, mein Gott, das ist schon echt eine Menge. Ja, und ansonsten läuft man jetzt natürlich mit Riesenschritten vorbereitungstechnisch auf die Hochzeit des Jahres zu. Oh mein Gott, Lady Di ist, glaube ich, tot, ne? Ja, aber du heiratest doch. Ja, stimmt. Ich weiß. Ach so, das war's, genau. Ja, und da stellt sich, du hast ja schon vor Wochen von der Anzugfrage rumgejammert. Was soll das denn heißen, bitteschön? Ja, so, dass man da reinpassen muss und so. Und genau. Das erinnerte mich natürlich, oder uns, das erinnerte besonders meine Frau daran, dass man bei uns auch mal anzugmäßig gucken müsste, was ich denn überhaupt anziehen kann. Okay. Und es stellte sich dann raus, also der grünste Anzug, den ich habe, der meinte meine Frau dann, den kannst du nicht mehr anziehen. Okay. Warum? Weil die Hose nicht zugeht. Ach, kein Grund. Kein Grund. Also, nee, ist doch, aber es ist sehr ärgerlich. Das ist eigentlich mein neuester Anzug sogar. Den wollte ich auch gerne anziehen. Sehr schick, aber als ich den gekauft habe, das war so kurz vor Corona, da war mal so eine Phase, da hat man die Anzüge schon sehr spackig gekauft. Ja, da war man dünner. Da war man auch sehr dünner vor Corona. Aber nicht viel. Ein bisschen. Ja, und da habe ich beim Kauf schon gesagt, das hat doch keine Zukunft. Und jetzt, dann hat man gesagt, weißt du was, ich gehe mal zum Änderungsschneider und frage, ob man die Hose noch ein bisschen weitermachen kann. Und war dann da und der sagte, ja, ein bisschen geht noch und so, was die dann immer alles so sagen. Und aber die Hose nicht. Warum? Ja, die hat ein Loch vorne im Bein. Was? Ja, dachte ich, was? Und dann fiel es mir tatsächlich wieder ein, bei einer der seltenen Gelegenheiten, wo ich diesen wirklich tollen Anzug getragen habe, ist mir irgendwie von so einem Lagerfeuer oder von irgendwas ein Funke aufs Bein gefallen und hat da tatsächlich ein Loch in den Stoff gebrannt. Das habe ich völlig vergessen. Der hing die ganze Zeit im Schrank. Aber in meinem Bild ist im Kopf ist das Bild jetzt, was gibt es für Anlässe, wo man bei einem Lagerfeuer einen Anzug trägt? Ja, damit kann ich jetzt unsere Zuhörerinnen mal so ein bisschen schwanger gehen lassen. Naja, also Wolfgang, mir geht es auch nicht besser. Ja, ich habe auch gedacht, ich möchte gerne Smoking tragen. Ich habe ihn auch gekauft. Oh. Aber aber da war auch das gleiche Problem. Der ging zwar zu, aber das war so wie Wurst in Pelle. Und ich habe jetzt echt auch ein bisschen abgenommen. Ja, ich habe jetzt wirklich mal ganz konsequent auf Kohlenhydrate verzichtet. Lass uns über Diäten reden. keine Kohlenhydrate, also nur noch Eiweiß und sowas, ne? Das hilft gut, also man kann da in relativ kurzer Zeit relativ viel abnehmen. Es schmeckt auch einigermaßen, aber ich freue mich auch schon auf die Zeit nach der Hochzeit, weil ich denke, ja, Jägerschnitzel mit Pommes oder mit Knödeln, ne? Du musst immer die Tonne auf dem zweiten Wort hören. Ja, also das Jägerschnitzel, das isst du dann jetzt praktisch ohne Pommes, ohne Soße und ohne Pilze. Genau. Verstehe. Genau. Ja. Ist so wie White Christmas ohne Christmas, aber egal. Ja, also insofern sind wir da noch voll bei der Vorbereitung. Und ja, du bist eine seltsame Sau, weil du musst ja als Pfarrer einen Kollegen trauen. Das ist auch nicht einfach. Ne? Nee, das stimmt. Dann also, wenn der Bräutigam sich immer wieder einmischt und sagt, hier irrt Edler, wenn er in der Predigt behauptet. Genau, das Traugespräch kapert. Wann stellst du endlich die Frage nach? Das kommt gleich. Nicht, das kommt später. Ja, jeder hat sein System bei dem Gespräch. Ja, so Systeme, genau. Ach, herrlich. Ja, das ist, aber es macht ja auch Spaß. Und das fragt, man wird ja dadurch auch selbst mal wieder so ein bisschen angefragt. Man überlegt selber nochmal, kann ich das so weitermachen? Also ich, manches geht ja auch so schleichend über die Jahre. Ich habe einen Kollegen, der sagte immer, ich habe bei Traugesprächen immer gesagt, ja, das ist ja, das kennen wir ja auch. Und irgendwann sagte der, die gucken mich immer so komisch an, wenn ich das sage. Und dann habe ich realisiert, dass ich inzwischen viel älter bin als die und die sich bei dem Traugespräch überhaupt nicht vorstellen können, dass ich mal so jung war und diese Dinge auch kenne. Genau, und ich habe von meinem alten Vikarsvater Martin Streich diesen Spruch übernommen, das war, keine Ahnung, 97, 98, EHE, ein heißes Eisen. Ja. Später wurde das so, einer hilft euch. Ich finde es damals schon ein bisschen komisch, aber irgendwie auch ein gutes Gerüst, aber das kann man heute nicht mehr machen. Ja, jetzt, ich wollte das ja machen, aber ich darf ja nicht, weil du sagst, das kannst du. Ja doch, also 2.0 gerne. Nein, nein, ich mache das nicht. Ich mache was anderes. Ich habe mich entschieden. Ich verrate aber jetzt hier im Podcast nicht, worüber ich predigen werde. Was? Ich wüsste, worüber ich predigen würde, ja. Ja? Also das sind alles so Dinge, die uns beschäftigen. Gleichzeitig ist bei uns in der Gemeinde und bei uns im Kirchenkreis sehr viel los. Es geht massiv um Finanzen und um die eingeschränkten Finanzen. Das ist alles nicht lustig. Ja. Das sind alles, und mit, um die entsprechenden Ärgernisse, die damit verbunden sind, wenn man etwas einsparen muss, wo spart man das ein, wer bleibt dabei auf der Strecke und wer ist, also das ist alles sehr, sehr schwierig und sehr, ja, vor allen Dingen meinen die Leute ja auch immer, dass die Entscheidungen aufgrund von Dummheit oder Gehässigkeit getroffen werden bei Kirche, was nicht der Fall ist, sondern die werden vor allem aus Notwendigkeit getroffen und irgendwo muss man sich entscheiden und egal was man macht, es ist immer sehr, sehr schwierige Zeiten. Das ist auch was, wofür man nicht unbedingt damals das Berufsbild des Pfarrers gewählt hat, finde ich. Stimmt, also ich glaube im Studium haben wir überhaupt keine Vorstellung von vielen gehabt. Das aber auch ein bisschen wie Weihnachten, ne? Wo die Mama sagt, also heute gibt es gar keine Geschenke oder es kriegt nur einer ein Geschenk. Alle anderen Kinder fragen sich, hä, warum ich denn nicht und so. Weihnachten, also die Frage. Aber es ist ungerecht, ja? Ja. Schwierig. Das stimmt. Und dann war ich am Mittwoch beim fahrenden Abendmahl. Das haben wir einmal im Monat hier, immer so morgens. Fahrenden Abendmahl? Also so heißt das nicht. Also das ist so Bibelarbeit mit Abendmahl für Pfarrerinnen und Pfarrer. Trifft sich so der Pfarrkonvent. Seit einiger Zeit in der Kirche in Rehme. Die haben so ein nettes Konzept, die haben also die nutzen die Kirche, haben da so verschiedene Andachtsbereiche abgeteilt. Wir sitzen dann in einer Runde um den Altar und hinterher gibt es in der Kirche auch noch ein Frühstück, so ein kollegiales. Also es ist eigentlich eine gesellige Sache. Noch geselliger wäre es, wenn ein paar mehr Leute kommen würden. Meistens kommen vor allem die Emeriten, also die früher mal Pfarrer waren und jetzt mit im Kollegenkreis mit dabei sind. Aber es ist eben eine schöne Sache, miteinander Abendmahl zu feiern, so als Menschen, die mit dem Evangelium unterwegs sind und ja, sich dann auch noch ein bisschen über einen Bibeltext auszutauschen, zum Beispiel den, der am kommenden Sonntag Predigtext ist. Was uns beide ja überhaupt nicht interessiert, weil wir festgestellt haben, dass wir beide an diesem Sonntag nicht predigen, auch ich nicht, denn meine Kollegin ist wieder im Dienst. Ja, ich predige ja fast nie sonntags mehr. Insofern gehen an sich alle Perikopen an mir mehr oder weniger vorbei. Interessiert mich aber trotzdem noch, weil ich kann mich noch gut erinnern, als es so war, dass man sonntags mal guckt hat, was ist so dran. Und das ist ja auch schön, das Kirchenjahr zu durchleben und so. Oder mal zu hören, was Kollegen predigen oder Kolleginnen, genau. Oder Petrus, ne? Erster Petrus, ja. Erster Petrusbrief, das ist ja ohnehin nicht so unbedingt der Brief, den man so permanent zur Hand nimmt. Das ist ja so einer der Vorteile der, aber auch Herausforderung, der dieser Predigt-Perikopen-Reihen. Da sind eben auch einige Texte mal ausgewählt als Grundlage für die Predigt vorgeschlagen, die einem nicht so vertraut sind. Also es gibt eben welche, da kann man, glaube ich, mit geschlossenen Augen sofort 4 Predigten zu halten. Die sind einem wohl vertraut und es gibt welche, da muss man erstmal sagen, steht das überhaupt in der Bibel? Das kenne ich gar nicht. Also sag mal so, der jetzt anfängt, klingt mehr so vom Anfang her wie so ein, so eine Netflix-Serie, keine Ahnung, so ein bisschen spooky Horror, weil es hängt so an, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das heißt so, das Ende ist nahe. Das klingt so ein bisschen verrückt. Das stimmt. Und das wird ja von manchen Predigern auch gerne eingesetzt, so als die, das Ende ist nah. Es ist natürlich ein anderes Gefühl damals, als man wirklich dachte, jeden Tag, jeden Moment kann Jesus wiederkommen, es wird nicht mehr lange dauern. Und beim ersten Petrusbrief ist das ja eigentlich schon so, die allererste Naherwartung ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen abgeebbt, oder? Ja, klar. Also ich würde sagen, wer heute noch sagt, das Ende ist nahe, klingt so ein bisschen wie so ein Klischee, haben wir gesagt, Netflix-Serie oder ein bisschen zu viel falsche Sachen geraucht oder falsche Tabletten genommen. Diese Endzeit-Stimmung, das Untergangsszenario. Ich meine, wir haben das heute auch auf eine gewisse andere Art. Wenn die letzte Generation sagt, wir sind die letzte Generation, also nach dem Motto, wenn wir die ökologische Wende nicht schaffen, dann wird es eng werden mit der ganzen Welt. Aber insgesamt klingt das so ein bisschen nach Spooky, ne? Also so Horror irgendwie so, ne? Ende ist nah. Das glauben wir. Obwohl da ja, glaube ich, das gar nicht gemeint ist. Also immer dann, diese Worte vom Ende aller Dinge, haben die Menschen ja seit 2000 Jahren immer wieder in ganz, ganz schwierigen Situationen gehört. Und eigentlich geht es ja nicht darum zu drohen, sondern eigentlich geht es darum, den Blick frei zu machen für das, was danach kommt. Denn das Ende aller Dinge heißt ja im christlichen Glauben nicht, dann ist alles zu Ende, sondern dann beginnt was ganz Neues. Also, ja, das ist ja der Witz dabei, dass auch der Verfasser des ersten Petrusbriefs hier nicht damit droht, bald ist alles vorbei, sondern er sagt, weil das, was wir hier alles so haben, und das ist ja durchaus der Gedanke der letzten Generation auch, das, was wir hier alles haben, das ist endlich, das wird möglicherweise nicht mehr lange dauern, aber wir haben eine Perspektive, die weit darüber hinausgeht, ewig ist nämlich, und deshalb ist es jetzt angesagt, in dieser Zeit das nicht zu vergessen und sich da mit dem Leben so ein bisschen drauf einzustellen. Ich habe letzte Woche, witzigerweise, das war reiner Zufall, eine Andacht gefunden über Arthur Stays. Lars, ist dir Arthur Stays ein Begriff? Nee, nicht so. Erst damit nicht. Nee. Lebte von 1884 bis 1967 in Australien. Okay. Kennen Sie gar nicht. Nee, komisch. Warum? Ja, das ist ja manchmal so, dass man als Pfarrer so gefragt wird. Ist Ihnen Pfarrer Möller ein Begriff? Der war bis 1952 Pfarrer irgendwo in Hannover. Nein. Okay. Ich bin erst 1967 geboren und habe nie in Hannover gewohnt. Aber die meinen ja, egal. Jedenfalls, also der kam aus recht rustikalen Verhältnissen. War sehr früh schon auch alkoholabhängig und die haben ja alle selber gebrannt. Das heißt, er hat auch massive Gehirnschäden davongetragen. Und dann hat er aber, wie das ja damals dann manchmal auch so war, einen Prediger gehört. 1930 dann. Da war er immerhin auch schon Mitte 40. So geht das nicht weiter. Und dann hat er tatsächlich eine Kehrtwende in seinem Leben gemacht, ist auch vom Alkohol losgekommen und hat dann einen Prediger gehört, der gesagt hat, ich würde am liebsten den ganzen Tag durch Sydney laufen und immer rufen, Eternity, also Ewigkeit. Genau der Gedanke, der hier ist. Ich würde am liebsten den Leuten immer so sagen, es kommt noch was und denkt mal nicht nur an eure kurzen, kleinen Problemchen, sondern Denk doch mal darüber hinaus und hat das nicht dann auch Konsequenzen für unser Leben? Also werden dann Dinge vielleicht wichtiger oder so? Das war so der Gedanke. Und der hat sich dann, dieser Arthur Stace, der hat sich dann gedacht, das ist mein Job. Aber der hat nicht gerufen, da war er viel zu schüchtern zu. Sondern, ja, ist gleich zu Ende die Geschichte, keine Sorge. Der hat mit Kreide jeden Morgen, bevor er zur Arbeit gegangen ist, bis zu 3 Stunden lang das Wort Eternity auf die Bürgersteige geschrieben. Immer so im Abstand von ein paar hundert Metern. Und das ist im Laufe von vielen Jahren so legendär geworden, dass also ganz viele Einwohner von Sydney und auch viele Touristen und so immer gesucht haben, wo steht das nächste Mal Ewigkeit? Und viele haben tatsächlich sehr darüber nachgedacht. Der hat also wirklich über die Zeit einen ganz großen Prozess in Gang gesetzt und heute noch soll es in Sydney eine Aluminiumplatte irgendwo geben, wo man also seine Handschrift sozusagen nachgemacht, eingraviert hat, wo man das Wort Eternity auf einen Bürgersteig geschraubt hat. Okay. Und er hatte im Grunde genau, ja, langer Rede, kurzer Sinn, den nannte man also wirklich lange Mr. Eternity. Aha. Und er hatte genau diese Idee zu sagen, nicht das Ende ist nah, sondern zu sagen, Ewigkeit, wir leben nicht nur auf eine ganz kurze Wahlperiode oder auf einen kurzen Haushaltsding oder sowas hin, sondern wir leben in der Ewigkeit Gottes und das sollte doch unser Denken und unser Handeln beeinflussen. So, jetzt bist du mal wieder dran. Ja, ich habe mich gefragt, also ich habe das gerade vor mir gesehen und gedacht so, ist das Kunst, kann das weg? Oder ich weiß auch. Na toll. Ja, also, das jetzt gar nicht verstanden, ja. Das klingt irgendwie gut, wenn so einer ihre durch die Straßen läuft, solche Sachen macht, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe das Interface für mich erst nicht gefunden irgendwie. Tut mir leid. Ja, Ewigkeit halt. Und wer hat das gemacht? Ewigkeit, ja gut, okay, alles gut und schön, aber wir leben ja hier und jetzt, ne? Und das Ende ist nahe, das glauben wir doch nicht wirklich. Also, wir versuchen doch unser Leben zu leben. Das ist auch so. Natürlich versuchen wir unser Leben zu leben. Der Gedanke schon damals bei Petrus ist ja, aber diese kurzen Dinge sind nicht alles. Es gibt eine Perspektive, die weiter darüber hinausgeht. Und da kommen dann ja dann im Grunde aus dieser Motivation so ein paar Tipps. Und ja, beharrliche Liebe zum Beispiel. Das ist was schon herausfordert. Oder seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Ne. Ja. Das ist was, das kann man im Kleinen oder im Großen denken. Also im Großen natürlich in politischer Dimension. Seid gastfrei, ohne Murren. Und dient einander. Aber auch im Kleinen. Du hast ja selber gesagt, das springt dich an. Wegen Besuch und so. Rollen. Klar. Aber es hat dir angesichts der Ewigkeit so ein bisschen die Sprache verschlagen. Absolut. Ganz schlimm. Oh Mann. Sowas passiert auch. Also auch im Podcast. Ihr merkt, das ist live. Genau. Dieses gastfrei untereinander ist auch manchmal Herausforderung im Pfarramt. Also vor gar nicht so unheimlich langer Zeit, ein bisschen ist es schon her, stand eine Gruppe von 7 jungen Handwerkern auf der Walz vor der Tür und wollte mal eben untergebracht werden, ohne jede Ankündigung. Und da dachte ich auch so, Hilfe. Aber die sagte, das ist doch cool und so. Und man weiß doch, Christen sind gastfreundlich, im Pfarrhaus kann man übernachten, deshalb stehen wir jetzt bei ihnen vor der Tür. Und? Ja, also nee, bei uns ging das tatsächlich nicht, aber ich habe sie untergekriegt. Ich habe ihnen tatsächlich eine Bleibe für 1-2 Nächte organisieren können. Und wir haben ja Gemeindehaus und wir haben hier in der Nachbarschaft war eine Wohnung frei und da konnten die sich praktisch ganz ausbreiten, hatten dann auch Waschgelegenheiten und so, das war alles ganz prima. Aber die Herausforderung ist da. Wer steht dann an der Tür und sagt, hey, 7 Leute, kommt rein, kein Problem. Und dann dachte ich, ja, damals Jesus, der war auch mit seinen Jüngern unterwegs, ne? 12 Jünger, 13 Leute, und wenn der irgendwo hinkam, hatte der kein Hotel gebucht. Dann musste die Truppe irgendwie untergebracht werden, seid gastfrei. Die musste eventuell auch verpflegt werden und vielleicht wollten die sich auch mal waschen. Also Dusche hatten die nicht, ne? Und da ging es dann ja ums Füße waschen. Also das war schon eine Herausforderung, das haben die gemacht früher. Ja, ich glaube, da war die Schwelle anders als heute. Definitiv. Ja. Ja, und dann kommen so einige andere Tipps noch, aber ich glaube, sie hat es wirklich so die Sprache verschlagen. Ach, alles gut. Passiert. Jedenfalls sollen wir alle miteinander dienen mit der Gabe, die wir empfangen haben. Da hattest du auch schon viele gute Ideen. Ja, das setzt voraus, dass man erstmal überlegt, was sind die Gaben, ne, die wir empfangen haben. Ja. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Genau. Das und ermitteln, ne? Mhm. Und das alles in Liebe miteinander. Also letztlich kann man dann schon sehen, wenn man angesichts der Ewigkeit überlegt, wie soll man als Christengruppe zusammenleben, dann empfiehlt es sich, ruhig die Liebe regieren zu lassen und das fürs Miteinander einzusetzen, was man besonders gut kann. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Ja, und ich finde, der Gedanke, sich dieser Ewigkeit, dieser Begrenzung des Lebens bewusst zu werden, ist schon ein wichtiger Gedanke. Dann zu überlegen, was kann man, wo sind die Stärken und so, die einzubringen und nicht immer zu denken, also dass man hätte ewig Zeit für alles auf der einen Seite und man könnte auch nichts. Das wäre eine Negation aus beiden Sachen. Sondern eher zu sagen, gut, wenn die Ressourcen begrenzt sind, die Zeit begrenzt ist, dann bringe ich das ein, was ich kann. Das ist ein guter Gedanke. Das setzt aber wirklich voraus, sich auch zu überlegen, was kann ich gut, ne? Ja. Genau, aber das nimmt ja auf der anderen Seite auch ein bisschen Druck, ne? Nach dem Motto, ich muss nicht alles können, alles machen, sondern ich kann das einbringen, was ich gut kann, ne? Genau. Und das endet damit, dass gesagt wird, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Und durch Jesus Christus. Das finde ich dann selber auch irgendwie einen guten Gedanken, dass wir eine Grundlage haben, auf der wir das Ganze machen. Mhm. Es geht eben bei uns nicht um Ethik und Moral und Institution oder so, sondern es geht einfach um das von Gott inspirierte Zusammenleben. Und das ist natürlich immer wieder auch mit Herausforderungen verbunden. Ja, ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit Ethik zumindest zu tun. Wenn man so lebt, ne, dass es Gott gefällt, dann glaube ich, dann setzt das nochmal ganz andere Dinge frei ein. Ne? Also, dass man, wie man so sein Handeln überdenkt und mal lebt und so, hat schon was. Ne? Absolut. Mhm. Mhm. Ja, also da ist der erste Petrusbrief, also 1. Petrus 4, 7 bis 11 ist ja der Abschnitt, eigentlich an einigen Stellen doch ziemlich konkret, ziemlich verschärft und ja. Also fängt komisch an, ein bisschen komisch, aber lädt zum Weiterdenken auf jeden Fall ein, auf jeden Fall, ja. Genau. Und ich würde sagen, wir laden jetzt auch zum Weiterdenken ein, oder? Genau. Wir sind schon bei über 27 Minuten. Sorry, ich war kurz indisponiert, es passiert manchmal mit der Stimme, ja, da kann man nichts machen. Da ist man so ein bisschen... aber genau, das machen wir so. Denkt ein bisschen weiter mit unseren Worten. Genau. Genau, und bis dahin? Ciao und bis bald. Bleibt behütet. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Finde ich gut. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.